Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die einsame S-Bahn-Station. Die menschenleere Unterführung oder der Weg durch den nur spärlich beleuchteten Park. Es gibt viele Frauen, die Angst haben, abends alleine nach Hause zu laufen, nachts alleine nach Hause zu laufen. Und bisher blieb denen eigentlich nichts anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen, wenn es eben ging durch die menschenleere Unterführung oder den nur spärlich beleuchteten Park. Jetzt gibt es aber eine App, die den Weg sicherer machen will. Sie heißt Companion und sie verschafft dir, wenn du alleine unterwegs bist, eine Art virtuellen Begleiter. Martina Schulte, unsere Netzreporterin, ist im Studio, wurde von amerikanischen College-Studenten entwickelt. Genau, und zwar von 5 Studenten der University of Michigan in Ann Arbor. In den USA ist die Debatte um sexuelle Gewalt ja wesentlich größer als hier bei uns. Und die Studenten aus Michigan, die berichten in ihrem Blog auf ihrem Campus in Ann Arbor, haben es fast jeden zweiten Tag irgendeine Warnmail in Zusammenhang mit sexueller Gewalt gegeben. Und deswegen hätten sie eben auch die App gebaut, einfach damit sie sich auf dem Campus wieder sicherer fühlen. Sie schreiben, viele ihrer Kommilitonen hätten sich eigentlich mit dieser Lösung beholfen, den Freund oder die Freundin auf dem Heimweg anzurufen oder von unterwegs irgendwelche SMS zu verschicken. Eine Freundin von mir, also von der kenne ich das auch, die ruft mich, die hat so einen ganz gefährlichen Heimweg von der Arbeit, die ruft mich auch ganz oft an, weil sie irgendwie Schiss hat. Also nicht nach dem Motto, dass du sagst, ruf du an, wenn du heile zu Hause angekommen bist, sondern prophylaktisch sozusagen, wenn du in 10 Minuten nichts von mir hörst, ja, dann fang an, dir Sorgen zu machen. Genau. Und dieses Prinzip des Check-ins haben die Studenten eigentlich mit ihrer App aufgegriffen. Die haben das Ding in nur 3 Monaten entwickelt und rausgehauen. Ich habe mir das damals auch sofort runtergeladen, die ist im September auf den Markt gekommen. Aber das Ding funktionierte vorerst nur in den USA. Und nach ist es jetzt halt auch in anderen Ländern ausgerollt worden. 180 sind es mittlerweile und eben halt auch Deutschland. Wie genau funktioniert das Ding? Also stell dir vor, du läufst halt durch eine spooky Gegend, durch die berühmte Unterführung, dann kannst du halt in der App wie bei Google Maps deinen Weg eingeben, Start und Ziel, und du kannst dir einen Companion aussuchen, das heißt irgendjemanden aus deiner Kontaktliste, der dein virtueller Schutzengel für den Weg ist. Dieser Schutzengel bekommt dann eine SMS, da wird er gefragt, ob er den Job übernehmen will, und wenn der Companion bestätigt, erfährt er, wo du bist, wohin du gehst. Das heißt, ich sollte es mit ein bisschen Vorlauf machen, also wenn ich weiß, ich gehe in einer halben Stunde daher. Nee, sofort. Das geht in, also wenn ich das jetzt abschicke, würdest du das sofort bekommen, instant, und du würdest halt bestätigen und dann würdest halt losgehen. Ne? Und wenn ich dann unterwegs wäre, nehmen wir an, wären das, dann könnte ich dir halt mit einem I am nervous Button, könnte ich dir signalisieren, oh, ich bin irgendwie in der brenzlichen Situation. Oder es gibt einen anderen Button, call the police, der ist halt hier in Deutschland direkt an die 112 gekoppelt. Die App registriert aber auch, ob ich langsam gehe oder ob ich anfange zu laufen. Sie merkt, ob mein Kopfhörer aus der Buchse gezogen wird, und all diese Aktionen könnten dazu führen, dass dir dann zum Beispiel eine Nachricht geschickt wird und du dann nachschaust, ob alles bei mir okay ist. Was ich gut finde, ist, dass die App das aber nicht sofort macht. Die fragt mich erstmal selber, hey, dein Kopfhörer ist raus, ist alles okay? Und wenn ich das dann nicht bestätige, würde das Telefon dann halt auch angefangen, Warngeräusche von sich zu geben und würde halt eben dich benachrichtigen. Und der Companion könnte dann sozusagen, genau, loslegen und Polizei oder wen auch immer informieren. Genau. Wurde wie angenommen bisher diese App? Also in den USA ist es, wie gesagt, seit September im App Store, ging total durch die Decke, wurde zu einer der am stärksten nachgefragten Apps in den USA. Wird viel von College-Studenten benutzt, aber auch von Frauen, die einen unsicheren Heimweg haben, von Solo-Traveler, ne, die irgendwo auf der Welt unterwegs, alleine unterwegs sind. Und ich finde, es ist auch wirklich eine ganz tolle Idee. Vor allen Dingen psychologisch macht das, glaube ich, viel aus. Denn solche Ängste vor dem dunklen S-Bahn-Steig am Abend, die sind ja sehr irrational. Ne? Das könnte ja auch am helllichten Tag irgendwo passieren. Bloß da ist halt dieses Gefühl nicht so da. Nachteil meiner Ansicht nach so ein bisschen, dass die App halt deine Standortdaten zieht natürlich und auch deine komplette Kontaktliste. Das heißt, man muss halt auch darauf vertrauen, dass die Macher da dann keinen Unfug damit treiben. Ne? Ja, und die große Frage ist dann auch, welche Mittel und Möglichkeiten so ein Smartphone dann in so einer Situation überhaupt hat, ne? Ob es dich tatsächlich beschützen kann. Das kann es natürlich nicht, ne? Also das schreibt die Cosmopolitan hier zum Beispiel auch ganz klar. Ein Telefon kann dich genauso wenig wie ein PC oder wie ein Tablet vor einem Verbrechen schützen. Aber diese ganzen Daten, die da zusammengeführt werden, können halt schon so ein bisschen weiterhelfen. Im deutschen Google Play Store und im App Store gibt es halt bisher ein etwas durchmischtes Feedback auf die App. Ein paar Leute schreiben, sie fühlen sich jetzt irgendwie sicherer. Andere sagen, dass die Apps halt noch, die App noch ein paar technische Bugs hat. Das GPS scheint nicht immer bei allen reibungslos zu funktionieren. Ich glaube halt, dieses Team von Companion, das waren ja nur Studenten, die sind irgendwie auch vom eigenen Erfolg überrannt worden, da sind auch die Server gecrashed, und es gibt zum Beispiel auch hier jetzt in Deutschland noch das Problem, dass Leute sagen, hey, die Nachricht, die ich an meinen Companion geschickt habe, ist nie angekommen. Das liegt aber daran, dass die Leute einfach in ihrer Kontaktliste nicht die Ländervorwahl eingegeben haben. Ne? Weil nur, wenn das da ist, kann das halt irgendwie auch funktionieren. Gibt es auf jeden Fall für iOS und für Android. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, grundsätzlich, ich finde einfach nur, es ist eine krasse Verantwortung für den Companion. Ne? Also wenn du dem Moment, wo du sagst, ich mache das, ich begleite dich da jetzt. Also ich meine, du bist ja auch tatsächlich dann eigentlich ständig in der Situation, dass du nicht weißt, so, ist es jetzt schon so weit, dass ich vielleicht schon mal jemanden anrufen sollte? Zur Was Not kann ich überhaupt machen? Kannst du ja die Person auch selber nochmal anrufen. Klar, aber es ist schon so, du bist dann auf einmal ein paar Minuten tatsächlich einfach damit beschäftigt, sozusagen aufzupassen, wie es halt so ein Companion macht. Vielleicht gibt es einfach zu wenige Companions in der heutigen dreckigen Welt. Vielleicht kriegst du auch was mache ich eigentlich, wenn ein Solo-Traveler in Indien unterwegs ist und ich nicht weiß, die Nummer von der örtlichen Polizeibehörde? Ja. Ein paar Sachen gibt es noch zu klären. Der Ansatz ist super. Vielen Dank dafür, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?